WDR 5. Neugier genügt. Genau in diesen Tagen und besonders heute ist die Zeit günstig. Wer ohne Aufwand und Traumatisierung ausprobieren möchte, wie es sich anfühlt, der letzte Mensch auf der Welt zu sein, bekommt jetzt seine Chance. Denn heute ist Viertelfinale in der Fußball-Europameisterschaft. Das öffentliche Leben wird sich stundenweise in Kneipen und vor Leinwänden konzentrieren. Und jeder, der das Spiel nicht ansieht, wird unerhört viel städtischen Raum ganz für sich alleine haben. Sein, wo sonst niemand ist. Machen, wozu sonst keiner Lust hat. Und gezielt ausblenden, was den Rest der Welt am meisten interessiert. Das sind drei von vielen möglichen Pfaden in eine Sperrzone des menschlichen Lebens. Jeder von uns kennt sie schon immer. Die meisten von uns bemühen sich, sie weiträumig zu umgehen. Das nützt aber nichts, weil sie in uns selbst liegt. Ihre Nachbarländer sind das Alleinsein und die Verlassenheit. Ihr eigener Name lautet Einsamkeit. Aus dem Keller der Seele bekommt man sie zeitlebens nicht mehr heraus. Man kann heiraten, man kann sich mit Freunden umgeben oder einem Garten, mit Arbeit. Man kann die Türen zu diesem Kellerabteil vernageln und verrammeln. Aber man weiß, dass sie dahinter lauert. Und irgendwann bricht die morsche Tür trotz aller Vorsichtsmaßnahmen aus den Angeln. Ich glaube, die erste Assoziation, die jeder mit dem Wort Einsamkeit hat, ist negativ. Weil Einsamkeit ein sehr emotionaler Begriff ist. Man sagt ja auch, man fühlt sich einsam. Und damit ist immer irgendwie Regenwetter und der melancholische Blick aus dem Fenster verbunden. Die Einsamkeit ist ein Zustand, in dem mein Mitmensch oder meine Mitmenschen für meine momentane Situation keine Rolle spielen, beziehungsweise sie meine momentane Situation nicht tangieren. Das Alleinsein ist Abwesenheit von anderen. Die Einsamkeit ist die bewusste Abwendung von anderen. Für mich ist die unangenehme Einsamkeit eine räumliche Beengtheit. Man ist einsam in einem Ort, in dem man freiwillig oder unfreiwillig gefangen ist, seine eigene Wohnung, in der man sich selber einsam fühlt. Es gibt bestimmt 70% der Menschen, die in der Lage sind, diese Einsamkeit aus freien Stücken zu verlassen. Warum tun sie es nicht? Eigentlich könnte die Einsamkeit als etwas Normales durchgehen, als eine Art Grundverfasstheit des Menschen, derer er sich mal mehr, mal weniger bewusst ist. Wir könnten sie akzeptieren als ein Gefühl, das sich in einer unendlichen Vielzahl von Situationen rührt. Ein Gefühl, das leise ziehen oder heftig reißen kann. Mal flüstert es, mal brüllt es. Manchmal bleibt es nur eine Sekunde, manchmal monatelang. Es dürfte kaum einen erwachsenen Menschen geben, der das nicht weiß. Normal scheint es trotzdem kaum jemand zu finden. Fast noch größer als die Einsamkeit selbst ist die Angst vor der Einsamkeit. Und aus dieser Angst vor der Einsamkeit sind Menschen einiges zu tun bereit. Sie bauen Kathedralen, sie zeugen Kinder, die dann wieder einsam sind und allein. Maximilian Dorner hat keine Angst mehr vor der Einsamkeit. Der Münchner Schriftsteller hat sich ausgiebig mit ihr beschäftigt und im Januar 2015 hat er sich in einem öffentlichen Vortrag zu ihr bekannt. Titel der Veranstaltung war 1000 Faces of Loneliness, also 1000 Gesichter von Einsamkeit. Der Vortrag dauerte 17 Minuten und kratzte nur oberflächlich an den 1000 Gesichtern. Vor allem verriet er wenig darüber, was Einsamkeit eigentlich ist, wie sie sich anfühlt. Aber Maximilian Dorner hat ein paar Monate später ein Buch nachgelegt. Es heißt Einsam, na und? Darin geht er 230 Seiten lang der Einsamkeit nach, der allgemein menschlichen und seiner eigenen im Besonderen. Dorner ist homosexuell und sitzt im Rollstuhl. Er meint, dass ihn diese Umstände zum idealen Studiensubjekt machen. Schwul und behindert ist eine nicht ganz unanstrengende Kombination, weil man sich in beiden Minderheiten in der Minderheit fühlt und damit für Einsamkeit besonders anfällig ist. An manchen Tagen spüre ich bei anderen Menschen nur deren Einsamkeit. Dabei ist es meine eigene, die wie eine Welle zu mir zurückschwappt. Der Typ im Café, der pausenlos telefoniert. Kaum legt er auf, blättert er schon im Adressverzeichnis, um den Nächsten anzurufen. Wenn der nicht einsam ist, bin ich es auch nicht. Oder der Junge, der mich mit großen Augen ansieht, im Kinderwagen geparkt vor der Bäckerei, abgeschnitten von seiner Mutter, die sich drinnen mit einer anderen unterhält. Oder die Blumenverkäuferin, allein in ihrem Laden kurz vor Geschäftsschluss mit den unverkauften Rosen. Das Buch ist ein tapferer Vorstoß in ein ansonsten verschlossenes Universum. Hier offenbart sich einer und beschreibt, wie unterschiedlich sich Einsamkeit anfühlen kann. Für ihn hängt es davon ab, welche ergänzenden Gefühle sie gerade im Gepäck hat. Langeweile oder Wut, Hoffnungslosigkeit, Scham, Lust an der Freiheit oder auch Sehnsucht. So how can you tell me you're lonely? And say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. Show you something to make you change your mind. Man muss natürlich weder Vorträge hören noch Bücher lesen, um mehr über die Einsamkeit zu erfahren. Man kann auch etwas tun, das selbst ein Mittel gegen sie ist, mit anderen darüber reden. Es zeigt sich, dass viele Menschen, nach anfänglichem Unbehagen, durchaus bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen. Bettina zum Beispiel. Heute ist sie 27 Jahre alt und, wie sie sagt, an einem recht glücklichen und sozial erfüllten Punkt in ihrem Leben. Sie weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. 4 Jahre lang hat sie in Dresden studiert. Die Mentalität vor Ort entsprach ihr so gar nicht. Ja, ich hatte vorher im Rheinland gewohnt, das hat es vielleicht auch besonders schwer gemacht, weil ich war dann einfach mit der Tür ins Haus gefallen, damit kam der Sachse nicht klar und reagierte mit starker Abneigung, was dazu führte, dass es tatsächlich viele Wochen gab, wo ich nicht gesprochen habe. Man ist irgendwie Mitte 20 und man denkt, das sind doch die Jahre, wo so richtig was passiert und wo so richtig was geht und alle irgendwie ständig Weltreisen machen und ihr cooles Studentenleben leben und dann merkt man, das heißt aber auch, in einer anonymen Masse zu sein und das heißt auch mal eben nicht sofort Anschluss zu finden und auch mal in der Stadt klarzukommen, wo es vielleicht doch nicht so schön ist, wie es in der Broschüre hieß. Bettina ist von dieser Entwicklung überrumpelt worden. Sie habe davor immer gut allein sein können, erinnert sie sich. Aber schlimm ist es dann, wenn man das Gefühl hat, es ist dieser Zustand, der nicht endet und ich bin dem ausgesetzt und kann auch gar nichts machen und ich komme da auch nicht raus. In Dresden hat sie gemerkt, wie viel Wahrheit in jener viel zitierten Binsenweisheit steckt. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Um innerlich nicht total zu verwelken, habe sie beharrlich versucht, Anschluss zu finden, erzählt sie. Gerade auf Studentenpartys hätten sich ihr dann aber immer dieselben Fragen aufgedrängt. Warum haben alle Spaß außer mir? Warum redet niemand? Warum lacht niemand über meine Witze? Bin ich jetzt komisch oder seid ihr komisch? Also gewisser Selbstzweifel kommt da schon auf. Bettina hat unmittelbar nach dem Ende des Studiums ihre Koffer gepackt und die Stadt verlassen. Sie ist ein paar hundert Kilometer fortgezogen, nach Südwesten, zurück in die alten Bundesländer. Aus der schweren Zeit in der Fremde hat sie aber etwas mitgenommen. Diese Einsamkeit in der Studienzeit, die hat schon auch was Positives, jetzt rückblickend betrachtet. Wenn man fröhlich im Freundeskreis immer unterwegs ist und ständig Dinge unternimmt, dann kommt man nicht so viel dazu, mit sich alleine zu sein und sich auch zu fragen, wie will ich bestimmte Dinge handhaben, wo will ich eigentlich hin? Also positiv formuliert wären es Mußestunden, die man sich ja heute eigentlich gezielt suchen muss. Nun war ich sozusagen zur Muße gezwungen, das ist nicht nur schlecht. Und würde ich wissen, wo kein anderer ist, dann würde ich wissen, bei aller Einsicht. Sie ist froh, dass sie in ihrer neuen Stadt sofort Freunde gefunden hat. Einer davon heißt André. Mit Mitte 40 hat auch er ausreichend Gelegenheit gehabt, von der Einsamkeit zu kosten. Und er hat festgestellt, dass das ungeliebte Gefühl in seinem Fall ausgerechnet nicht auftritt, wenn er allein ist. Sondern immer nur dann, wenn ich mit vielen anderen unterwegs bin, die irgendwie anders ticken, die mich nicht wahrnehmen oder auch mich nicht wertschätzen, dann kann ich eben nicht das machen, was ich will, sondern ich bin dann in einer großen Menge gefangen bei einer Geburtstagsfeier. Da komme ich dann so schnell nicht raus und da bin ich dann wirklich einsam. Und nicht, wenn ich zu Hause alleine mit einer Tasse Tee oder Kaffee auf dem Sofa sitze und an die Decke gucke und Musik höre, dann bin ich zwar alleine, aber einsam fühle ich mich da nicht. André mag Heavy Metal. In der Pubertät sei das ein Problem gewesen, räumt er ein. Er trug zu jener Zeit lange Haare und martialische T-Shirts. Nicht wenige Nachbarn hätten ihn für einen Teufelsanbeter gehalten und seinetwegen die Straßenseite gewechselt, sagt er. Damals habe er auf die harte Tour gelernt, sich innerlich abzugrenzen und zu sich selbst zu stehen. Das habe ihm später aber sehr genützt, als ihm klar geworden sei, dass er noch von einer zweiten, nicht massenkompatiblen Leidenschaft befallen war. André brannte und brennt immer noch für Brettspiele. Lange hat es niemanden gegeben, der das mit ihm teilen wollte. Aber André ist sich selbst und seinen Leidenschaften treu geblieben und hat sein Glück gefunden. Er arbeitet heute als Redakteur in einem großen Spieleverlag und kennt inzwischen sehr viele Gleichgesinnte. Also ich habe mir das Nestchen jetzt so fertig alles gemacht und ich bin eigentlich auch so ganz zufrieden. Also ich habe meine Hobbys und ich kann denen nachgehen. Ich habe ein Einkommen, mit dem kann ich das dann auch realisieren. Das ist natürlich schon ein Luxus. Ein bisschen anders liegt die Herausforderung, wenn die Einsamkeit einem wiederkehrenden Muster folgt. Etwa, weil man eine Fernbeziehung führt und den Partner nur jedes zweite Wochenende sieht. Niki erlebt das seit Jahren. Und es gibt sehr viele Sonntage, in denen ich Mutterseelen alleine zu Hause sitze und mich selbst bemitleide. Und man kriegt dann den Sonntagnachmittag Blues. Und dann liegt es an mir, mich zu entscheiden, so, suhle ich mich jetzt darin oder mache ich mir meinen friedlichen, alleinigen Tag, weil ab Montag beginnt eh wieder der Stress der Woche. Und das ist dann der Moment, wo man was Schönes daraus macht, sei es alleine in die Wanne zu gehen oder laut singend, hopsend durch die Wohnung zu rennen oder einen Pulli zu stricken. Das sind Sachen, die man macht, wenn man alleine ist und guckt dazu eine Rührschnulze an und heult friedlich vor sich hin und braucht eine ganze Packung Taschentücher und macht lauter Sachen mit sich, die man zu zweit gar nicht machen möchte. Für Niki sind Alleinsein und Einsamkeit die unterschiedlichen Enden derselben Skala und sie fühlt sich in der Lage, den Regler dazwischen zu schieben, wohin sie will. Diese Perspektive hat sie ganz bewusst entwickelt. Vor fast 20 Jahren ist ihre erste lange Beziehung gescheitert und plötzlich hatte sie sehr viel Zeit für sich allein. Ein paar Monate lang habe sie sich von der Last der vielen leeren Stunden zu Boden gedrückt gefühlt, gibt sie zu. Und dann habe sie beschlossen, sich genau dieses Gefühl nicht mehr zu gestatten. Seither kocht sie zum Beispiel mehrmals pro Woche mit allen Schikanen nur für sich selbst und ruft sich sofort zur Ordnung, wenn sie emotional durchzuhängen beginnt. Falls dann niemand aus dem Freundeskreis Zeit hat, unterhält sie sich als Übung gegen die Vereinsamung ausführlich mit ihren Katzen und ihrer Wohnung. Allerdings vergisst sie manchmal, anschließend wieder in den Gesellschaftsmodus zu schalten. Ich finde mich fürchterlich schrullig und ich halte mir regelmäßig vor, dass mir das nicht in der Öffentlichkeit passieren darf. Mir ist schon mal passiert, dass ich mich dabei ertappt habe, wie ich in der Fußgängerzone mir was erzählt habe. Und just in der Sekunde kommt man dann zu sich und denkt, um Himmels Willen, hoffentlich hat das keiner mitgekriegt. Die Meisterprüfung im Alleinsein hat Niki vorletztes Jahr abgelegt. Sie ist ohne ihren Freund wochenlang durch Südamerika gereist. Dort hat sie beobachtet, dass Einsamkeit und räumliche Weite unter Umständen eine reizvolle Verbindung eingehen. Eine Entdeckung, die man auch auf dem heimischen Kontinent machen könne, meint sie. Man stelle sich vor, man ist im Urlaub, man macht einen langen Spaziergang an der Nordsee, man setzt sich ins Gras auf eine Düne. Es ist meilenweit niemand zu sehen, es ist nur das Meer vor einem und ein paar Möwen. Das ist ein Moment, in dem Einsamkeit eine innere Reinheit gibt, eine Weite gibt und den Horizont erweitert. Das ist ein sehr positiver Effekt der Einsamkeit. Sind die Träume schon da? Ist der Schatten Lina, der dich fragt, bist du einsam heute Nacht? Das klingt doch alles ganz gut bis hierher. Einsamkeit gibt also innere Reinheit, erweitert den Horizont, schenkt einem Zeit, den eigenen moralischen Kompass auszurichten und verleiht, wenn man sie endlich überstanden hat, frisches Selbstbewusstsein. Und trotzdem wird sie von so vielen Menschen so sehr gefürchtet. Wer jetzt nach dem Warum fragt, kriegt es gleich knüppeldick. Der moderne Mensch fürchtet die Einsamkeit, weil er die Konsequenz fürchtet. Und zwar das Heraufdämmern der Fragen, für deren Antworten er eigentlich Angst hat. Und das ist letzten Endes die Frage nach dem Tod, schlicht und ergreifend. Jens Hellmich arbeitet offenbar nicht gern mit rhetorischem Zuckerguss. Er ist philosophischer Praktiker und psychologischer Berater und er sagt, was er denkt. Das klingt im ersten Moment nicht unbedingt hoffnungsfroh. Es ist ja auch so, letzten Endes sind wir einsam. Wir werden es nicht nur irgendwann einmal sein, und ich will jetzt gar nicht auf so etwas Unschönes wie die Stunde unseres Todes kommen, in der wir mit Sicherheit sehr, sehr einsam sein werden. Wir Menschen leben mit unseren Gedanken, wir hoffen verzweifelt, dass wir unsere Gedanken mit den Mitteln der Sprache oder den Mitteln der Kunst oder den Mitteln der Musik mitteilen. Aber tatsächlich können wir uns da nicht sehr sicher sein. Im Grunde genommen bin ich mit mir und Sie sind mit sich. Und das, was im Gespräch stattfindet, ist der verzweifelte Versuch, eine Tür zu öffnen in ein anderes Selbst. Ob das gelingt, steht auf einem völlig anderen Blatt und meistens gelingt es nicht, würde ich sagen. Nun wäre es aber völlig falsch, Jens Hellmich aufgrund seiner strengen Worte für einen misanthropischen Feind des Lebens zu halten. Das Gegenteil ist der Fall. Sein Appell lautet, ganz im Sinne des Philosophen Martin Heidegger: Leute, macht euch die hässliche Wahrheit klar und dann berauscht euch an der flüchtigen Schönheit des Seins. Wenn ich nicht weiß, dass mein Leben einmal endet, dass es möglicherweise auch sehr schnell endet, dass es möglicherweise auf eine sehr tragische oder auch unschöne Art und Weise endet, dann werde ich nicht in der Lage sein, das Wichtige am Zustand meiner Existenz herauszufinden und kann mich also so nicht sinnvoll ausrichten. Das Wichtige am Zustand der Existenz, um diese Formulierung einmal aufzugreifen, ist nicht halb so kompliziert, wie es klingt. Es geht darum, dass wir nur dieses eine Leben haben und dass wir uns gut überlegen sollten, wofür wir es ausgeben. Einsamkeit im Sinne von für sich selbst sein wird in dieser Frage zu einer unverzichtbaren Erkenntnishelferin. Jens Hellmich nennt sie produktive Einsamkeit. Er versichert, dass es für jeden von uns machbar sei, diesen Zustand zu erreichen. Wir müssten nur aufhören, vor ihm davonzulaufen. Zunächst mal müssen wir sehen, dass wir in einer durch Kommunikationsgeräte geprägten Welt wie der unsrigen einem Dauergeschwätz ausgesetzt sind, auf allen Kanälen. Und das, was wir speziell dem Fernsehprogramm entnehmen können, ist oberflächlich und sinnlos. Schalten Sie es aus. Es zwingt Sie keiner, den Fernseher einzuschalten. Es zwingt Sie vor allen Dingen keiner, den Fernseher laufen zu lassen. Es zwingt Sie keiner, das Mobiltelefon zu benutzen. Es zwingt Sie auch keiner, auf diesen Tablets rumzudrücken den ganzen Abend und das Ganze möglicherweise gleichzeitig. Setzen Sie sich ans Fenster und schauen Sie raus. Da ist das Leben. Auf dem Fernseher, auf der Mattscheibe ist nichts. Wer lange genug aus dem Fenster geblickt habe, um das Schweigen der Geräte zu verkraften, könne gleich noch die nächste Stufe zünden, frohlockt der Philosoph. Sein Rat lautet: Gehen Sie aus dem Haus, ohne Knöpfe im Ohr, ohne Begleitung. Laufen Sie am Abend durch die Straßen in Ihrem Viertel. Vielleicht würden Sie entdecken, wie faszinierend nicht nur die Dunkelheit ist, sondern auch die Tatsache, dass alle drin sind und nur man selber draußen ist. Auch das unterscheidet einen ja schon. Werfen Sie mal einen Blick in die anderen Wohnzimmer, wie sehr sich die Situationen da ähneln. Diese Scheinversammlungen, die keinem Zweck dienen, sondern tatsächlich Zeit totschlagen, während sie sich bewegen. Und das ist die tatsächlich produktive Einsamkeit, es mit sich selbst auszuhalten. Frei nach Henry David Thoreau, dessen vielleicht berühmtestes Zitat Jens Hellmich den Wanderwilligen auch noch mit auf den Weg geben möchte. Ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohl überlegt leben, intensiv leben wollte ich, das Mark des Lebens in mich aufsaugen, um alles auszurotten, was nicht Leben war, damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hatte. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.